Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt Einsamkeit. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die im Moment sehr einsam sind, sich sehr einsam fühlen und gerne auch mit Leuten, die mal eine krasse Einsamkeitsphase hatten. Wie seid ihr da rausgekommen? Was ist passiert? Und auch Frage an die, die sehr einsam sind. Warum seid ihr einsam? Was ist vorweg geschehen? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Sabine und Sabine ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, hallo Jürgen. Hallo Sabine. Schön, dich zu hören. Du bist eine einsame Frau zurzeit? Ja. Ich habe allerdings den Vorteil, dass ich eine Familie habe, eigentlich gar nicht einsam sein durfte. Mhm. Das heißt, du hast Kinder, du hast einen Mann? Ja, ich bin in zweiter Ehe verheiratet, mhm, seit 5 Jahren. Mhm. Ich habe einen 21-jährigen Sohn, mhm, der leistet gerade seinen Dienst bei der Bundeswehr, mhm, und eine 15-jährige Tochter, aber die ist noch auch mit ihrem Freundeskreis immer unterwegs. Die wohnt aber noch bei euch? Ja, die wohnen beide noch bei mir. Ach so. Mhm. Aber sind ja auch kaum da. Ja. Und ich bin mit meinem Mann den ganzen Tag zu Hause. Warum? Ist dein Mann arbeitslos? Oder? Ja, mein Mann ist schwer krank, das heißt gehbehindert und hat einen Rollstuhl. Mhm. Und ich bin auch Frührentnerin. Mhm. Und wir haben da so einen gewissen Rhythmus bei uns immer im Alltag, das heißt diesen bestimmten roten Faden. Zeitig aufstehen, Wohnung machen, pipapo, man ist Mittag, mhm, mit einem fertig, mhm, sitzt im Prinzip nachmittags rum, mhm, und da nimmt nicht viel. Naja. Lass mich noch fragen, wie alt ist dein Mann? Er ist 12 Jahre älter, er ist 52, also so 52, ich bin, mhm, 39. Mhm. Was für eine Krankheit hat er? So eine Knochenkrankheit, also, mhm, so ein Knochenverfall. Mhm. Und warum bist du mit 39 schon Frührentnerin? Oh, das hat ganz, ganz viele Ursachen, Domian, das jetzt zu erklären wäre ganz... Also Stichworte, ein paar Stichworte. Ja, ganz starke Depressionen, mhm, Störungen. Mhm. Also kommt eine ganze Menge zusammen, ernsthafte Sachen, sonst kommt man ja so leicht auch nicht in diesen Status. Genau. Jetzt hast du einen Mann, du hast Kinder, wenngleich die auch nicht so viel zu Hause sind, dennoch sagst du, dass du dich einsam fühlst. Ja, du merkst ja, ich sitze, mein Mann geht auch zeitig abends ins Bett, ich sitze also vor 3:30, gehe ich nicht ins Bett. Mhm. Was vermisst du denn in deinem Leben? Ich vermisse vielleicht auch viel Zuneigung. Mehr Zuneigung. Ja, ich habe auch überhaupt gar keinen Freundeskreis, keine Freundin, mit der ich irgendwie mal quatschen könnte. Mhm. Oder wie kommt das, dass überhaupt keine Leute sind um dich herum? Naja, jetzt ist es blöd, den Buhmann auf meinen Mann zu schieben, aber er ist ein bisschen komisch in der Beziehung. Also, als wenn er eifersüchtig ist auf andere Menschen. War das immer schon so? Oder hat sich das in der letzten Zeit erst auch so durch seine Krankheit entwickelt? Ich hatte ihn kennengelernt, er war schon immer ein Einziger gewesen. Und ja, er ist durch mich eigentlich auch ein bisschen aufgetaut am Anfang, ist aber jetzt ein bisschen verbittert durch seine Krankheit. Das heißt, wenn mal hier das Telefon klingelt und ich bin nicht da, er geht nicht ran. Unter dem Motto, wer was will, seinen Brief schreiben. Also du hast gerade schon so gesagt, dass es so diesen monotonen Tagesablauf gibt. Mhm. Und irgendwann sitzt ihr dann da, ihr beiden, ihr sitzt zusammen und fühlt euch im Prinzip völlig allein. Ja, also er sitzt dann fest auf seinem Sessel und guckt ein Fernsehprogramm. Ich bin dann auch schon mal... Warum, du sagst zwar, dass dein Mann etwas eifersüchtig ist oder so, warum unternimmst du denn nichts? Warum gehst du nicht raus? Warum versuchst du nicht irgendwie Kontakt zu kriegen? Kontakt kriegen, ich hatte letztens versucht, ich habe eine alte Bekannte wieder getroffen und die hatte ich dann auch mal Nachmittag zu mir eingeladen, zum Kaffee, nicht? Und da passierte wieder Folgendes, mein Mann war das zu viel, dass ich nur saß, er unbeteiligt ein bisschen war, obwohl ich versucht habe, ihn ins Gespräch so mit reinzubringen. Mhm. Da ist er halt prompt aufgestanden und dann lässt er sich ein Bad ein, geht in die Badewanne, naja, der Besuch, der guckt ein bisschen blöd. Kann er denn noch gehen? Du hast gerade gesagt, dass er eigentlich im Rollstuhl sitzt. Ja, sagen wir mal zeitweise. Er kann so 200 Meter laufen, dann ist er total erschöpft. Na gut, also wenn das so kompliziert ist mit dem Mann, warum gehst du da nicht deinen eigenen Weg, dass du dann rausgehst? Du, Domian, ich bin zu einem Konzert gegangen und da war hier eine ganz tolle Gruppe, City und so eine richtige Ossi-Band noch. Und ich hatte da ewig irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil er wartete den Abend dann auch direkt auf mich und ich meine, ich bin nicht die Frau, auf die man, also er braucht keine Angst haben, dass ich jetzt irgendwie mit einem anderen Aber da ist das Ganze ja, dass sich das im Kreis dreht, ne? Du brauchst ja kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dann mal etwas unternimmst. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich habe auch absolut niemanden, der jetzt mit mir mitgehen würde und den Mut jetzt zu finden, alleine zu gehen. Weißt du, ja, aber irgendwo muss man das aufbrechen und irgendwo muss man anfangen. Du bist ja erst 39 Jahre alt. Eben. Willst du die nächsten 40 Jahre so leben? Nee, eigentlich nicht. Ich sag mal, ich bin kein altes Weib. Ja. Ich möchte, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ja? Wärst du einverstanden? Oh, natürlich. Das ist Heide. Ja. Du legst auf, Heide ruft dich an. Alles gut. Lieber Domian, lieber Jürgen, ich wollte dir noch sagen, ich finde deine Sendung ganz, ganz super. Dankeschön. War sehr schön, dich zu hören. Und ich wollte mal einen ganz kleinen Wunsch noch äußern. Bitte. Könntest du mir bitte eine Autogrammkarte? Ja, machen wir. Ja? Die Heide schreibt gleich deine Adresse auf und dann bekommst du eine. Okay? Ja. Alles Gute, leg auf, wir rufen zurück. Tschüss. Wenn jemand Autogrammwünsche auch hat, bitte wendet euch am Tage, tagsüber an diese Nummer hier, 0800 567 8111, und dann bekommt ihr eins zugeschickt. Thema heute Nacht, Einsamkeit. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die einsam sind oder die mal sehr einsam waren. Also 0800 567 8111, Miguel ist dran. Miguel ist 37 Jahre alt. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja. Ich fühle mich eigentlich deswegen einsam, weil ich seit über 2 Jahren im Prinzip nicht mehr aus meiner Wohnung heraus kann, aufgrund einer psychischen Krankheit. Was ist das für eine psychische Krankheit? Das war ein Waschzwang. Ein Waschzwang? Mhm. Und aufgrund dieser Krankheit, des Waschzwangs, kannst du nicht aus der Wohnung raus? Ja, genau. Warum? Weil ich mich im Grunde immer, also ich muss mich waschen, sagt vielleicht einigen was, dass man sich eben so lange waschen oder duschen muss, dass man sich halt richtig sauber oder wohl fühlt. Aber erst, wenn du draußen warst? Nee, das hat damit nichts zu tun, sondern ich bin, also das habe ich seit über 20 Jahren jetzt eigentlich schon und ist immer schlimmer geworden und immer mal besser, mal wieder schlechter und ich bin jetzt in einer, sag ich mal, schlechten Phase seit über 2 Jahren. Nee, ich versuche gerade zu verstehen, warum du wegen dieser Erkrankung nicht rausgehen kannst. Warum ist das so? Ja, weil ich eben jetzt mich praktisch nicht mehr, ich kann die Kraft praktisch nicht mehr so auch richtig aufwenden, mich so lange zu duschen oder zu waschen, Hände zu waschen oder sowas, dass ich mich so wohl fühle, dass ich unter Menschen kann. Dass ich einkaufen gehen kann, dass ich andere Leute begrüßen kann mit Handschlag oder einen Arm nehmen oder so. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Du kannst dich nicht so lange waschen, um für Leute bereit zu sein, oder wie? Ja, genau. Also das heißt, du müsstest im Prinzip erst eine Stunde duschen, um zwei Minuten mit jemandem zusammen zu sein. Eine Stunde wäre schön, wenn es so kurz wäre. Ja, jetzt erklär mal, was das mit dem Waschzwang auf sich hat. Wie oft wäschst du dich und wie wäschst du dich vor allen Dingen? Ja, eben, also ich vermeide im Grunde im Augenblick sehr viel. Das heißt, im Augenblick wasche ich und dusche ich mich sehr selten, weil ich eben auch nicht Kontakt mit anderen habe. Also der Waschzwang ist nur, ich muss es ja verstehen, muss ich unterbrechen. Der Waschzwang ist nur da oder wird immer größer, je mehr Kontakt du mit anderen Menschen hast. Nee, eigentlich nicht. Das ist, hängt eigentlich nur mit mir zusammen. Aber das Problem jetzt im Augenblick wäre, also das letzte Mal, dass ich wirklich richtig lange duschen musste, das hat 27 Stunden gedauert. Insgesamt. 27 Stunden an einem Stück geduscht. Hält ein Körper das überhaupt aus? Ja. Aber mit Schwierigkeiten. Aber bist du nicht müde geworden? Man 27 Stunden steht. Ja, doch. Ja. Ich habe auch zwischendurch angefangen zu weinen und alles, weil ich einfach eigentlich keine Kraft mehr hatte. Meine Füße haben mir wehgetan und alles. Und eben um diese ganze Kraft nicht mehr aufwenden zu müssen im Prinzip, habe ich mich sozusagen irgendwie zurückgezogen in die Wohnung und versuche innerlich sozusagen weiterzukommen, weil ich eben alle möglichen Therapien schon probiert habe. Ja. Und teilweise Erfolge habe, aber eben nicht so, dass ich sagen kann, ich komme wieder klar. Also wenn ich das jetzt, das ist alles ein bisschen kompliziert bei dir. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass du gehst seit 2 Jahren nicht mehr aus dem Haus und versuchst aber im Moment in deiner Isolation quasi einen Erfolg. Indem du dich wirklich zwingst, überhaupt gar nichts zu machen, dich wirklich überhaupt gar nicht mehr zu waschen? Teilweise ja, so teilweise wie eine Art Verhaltenstherapie, kann man sich das vorstellen. Weil eigentlich müsste ich ja extrem sauber sein für mich, damit ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich eben nicht so sauber machen kann, ist es für mich eine Verhaltenstherapie. Also wie lange hast du dich jetzt nicht mehr gewaschen? Ganz aktuell? Ja, schon über ein Jahr im Prinzip, richtig. Über ein Jahr? Ja. Das ist ja absurd, ne? Ich habe einen Waschzwang und habe mich seit einem Jahr nicht mehr gewaschen. Richtig. Ich habe einen Waschzwang und deshalb gehe ich seit 2 Jahren nicht mehr raus. Richtig. Ist alles schon ein bisschen verrückt, ne? Ja. Also seit einem Jahr gar nicht gewaschen oder nur so Katzenwäsche gemacht? Katzenwäsche kann man sagen. Sonst müsstest du ja wirklich stinken wie ein Stinktier, ne? Wenn du dich gar nicht gewaschen hättest. Ja, eben genau. Aber das ist im Prinzip wäre es theoretisch gesehen auch egal, insofern, weil ich ja nicht unter Leute komme. Mhm. Also insofern wäre es egal. Aber es ist natürlich aus hygienischen Gründen, krankheitsmäßig und sowas, ist es natürlich... Telefonierst du mit Menschen? An und für sich nicht. Das, was ich jetzt gerade mache, das ist eine Ausnahme insofern. Also ich habe sozusagen Handy zugelegt für einen Notfall, für einen äußeren Notfall eigentlich nur. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem, wann hast du das letzte Mal mit einem Menschen gesprochen? Ach so, ja, das ist so, also meine Mutter verpflegt mich, sonst würde ich ja nirgendwo... Ach so, die kommt dann schon bei dir vorbei? Sie kommt jeden Tag nach Möglichkeit für etwa eine Stunde, bringt Essen und Trinken vorbei, aber wir können uns nicht anfassen oder sowas und eben aufgrund der ganzen Krankheitsgeschichte und Warum könnt ihr euch nicht anfassen? Ja, weil ich mich eben zu schmutzig fühle. Ich möchte sie praktisch nicht schmutzig machen. Oder hast du Angst, schmutzig zu werden, wenn du... Nein. Also ich bin sozusagen inzwischen so schmutzig, dass ich sie nicht schmutzig machen würde. Mhm. Ist das deine Mutter unangenehm, in die Wohnung zu kommen, die wahrscheinlich nicht gerade gut riecht, deine Wohnung, oder? Richtig, ja. Ist es ihr unangenehm, reinzugehen? Ja, natürlich, klar. Belastet sie auch, ist logisch. Und also ist die Mutter der einzige Mensch, mit dem du regelmäßig in Kontakt hast? Ja. Wie lange bleibt deine Mutter dann bei dir, wenn sie zu ihr kommt? Ja, etwa eine Stunde, wenn es geht. Aber das Problem ist eben auch, dass sie stehen muss im Vorderbereich der Wohnung im Prinzip, also in der Diele. Und das ist auch eine sehr kleine Wohnung und also sie muss im Grunde eine Stunde stehen mit ihren Taschen in der Hand. Warum muss sie in der Stunde? Warum kommt sie nicht in das Zimmer und setzt sich hin? Ja, weil das eben aufgrund meiner Situation eben praktisch, also ich möchte nicht, dass sie irgendwo gegenkommt, damit sie eben, wo ich rangekommen bin, als ich mich schmutzig gefühlt habe oder eben... Das ist ja absurd, wenn deine Mutter sagen würde, mir ist das völlig egal, ich pack dich an oder ich setze mich auch bei dir in die Wohnung. Das würde dich nicht überzeugen. Nee, das würde mich insofern nicht überzeugen, weil das ein Vertrauensbruch wäre. Sie ist im Prinzip der einzige Mensch, der, also wir haben... Aber nochmal gesagt, du hast nicht Angst, dass du durch sie beschmutzt wirst, sondern du hast gerade anders gesagt. Nee, dann... Gerade hast du gesagt, dass du Angst hast, dass du sie beschmutzt. Ja, das meine ich, ja, genau. Dann habe ich das eben falsch ausgedrückt. Also ich habe Angst, dass ich sie schmutzig machen muss. Ja, genau so. Ja, das ist ja ganz verrückt, ne? Ja. Dass es nicht umgekehrt ist. Ja, das war zum Anfang so. Das hat während der Bundeswehrzeit im Prinzip angefangen und da ist das wahrscheinlich auch so eine Auslöserzeit gewesen, dass eben ich mit der ganzen Mentalität da nicht so klar gekommen bin, innerlich. Ne? Jetzt sage ich das nochmal, du hast als einzigen Ansprechpartner in deinem Leben quasi im Moment, vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren, nur deine Mutter, die auch noch, wenn sie dich besucht, da eine Stunde im Flur stehen muss. Warum eigentlich eine Stunde? Die könnte auch dann das Essen abgeben und wieder gehen. Ja, meistens reden wir eben halt noch ein bisschen, damit ich überhaupt zugehen kann. Also, es gibt keine Freunde mehr, es gibt gar nichts mehr. Nee, seit 2,5 Jahren nicht mehr. Und das ist eben auch, meine Traumfrau hatte ich gefunden. Für sie war ich im Prinzip auch Traummann, so wie sie mir das gesagt hat. Wir waren verlobt. Und das ist dann aufgrund dieser Geschichte auseinandergegangen, weil wir waren zwar 4 Jahre zusammen, aber wir konnten uns die meiste Zeit gar nicht berühren und in den Arm nehmen. Und das ist eine Beziehung natürlich tödlich. Hast du nicht mittlerweile das Gefühl, dass du durchdrehst? Das habe ich schon mal immer gehabt, ja. Darum habe ich auch wirklich, aber das Komische ist, in mir drin ist ein Gefühl, und das war von Anfang an, seitdem ich wusste, praktisch, dass ich eine Krankheit habe, dass es eine Krankheit ist, wusste ich, dass ich irgendwann gesund werde, dass ich das irgendwann schaffe. Was tust du denn im Moment, dass du gesund wirst, außer deiner Eigentherapie, dass du dich gar nicht mehr wäschst, Ich versuche zu meditieren, kann man fast sagen, so Hypnose, Selbsthypnose zu machen. Du hast mehrere Therapien schon hinter dir oder mehrere Behandlungen hinter dir, es hat alles nichts genutzt? Nicht so, wie es hätte sein sollen, sag ich mal. Und willst du denn nochmal einen neuen Anlauf nehmen? Auf jeden Fall, ja. Das schon, aber das Problem für mich ist halt, ich müsse zumindest soweit konstant sauber sein können, damit ich überhaupt in eine Therapie gehen kann, zum Beispiel in eine Klinik oder sowas. Weil die ja dann natürlich auch verlangen, dass ich mich hygienisch verhalte, sag ich mal. Also ich glaube, wenn ich da also jetzt eine Woche mich nicht duschen würde, da würden die sich dann auch bedanken. Du bist aber im Moment in keinem Kontakt mit einem Arzt oder einem Therapeuten, gar nichts. Nein, insofern nicht. Das ist richtig. Warum änderst du diesen Zustand nicht? Ich glaube nicht, dass du es alleine schaffst. Das sagen die meisten. Das ist das Problem für mich auch, dass mir da keiner vertraut. Also ich habe das hat mit Vertrauen ja gar nichts zu tun. Nein, das beziehe ich jetzt auch nicht auf dich, weil wir kennen uns ja in dem Sinne nicht. Aber jetzt so engere Freunde oder Angehörige oder so. Aber Freunde sind ja auch gar nicht mehr da, die dir großartig sagen. Ja, im Prinzip nicht. Das ist richtig. Vorher meinte ich jetzt auch, eben eigentlich auch alle gesagt haben, du musst Therapie machen und so weiter. Aber das Problem ist eben wirklich, ich habe Gesprächstherapie gemacht, ich habe Verhaltenstherapie gemacht, ich habe Hypnosetherapie gemacht. Ich habe natürlich alles Mögliche lernen können dadurch. Und ich bin im Prinzip austherapiert, das hat sogar ein Arzt gesagt. Er hat wortwörtlich zu mir gesagt, wenn sie glauben, dass sie wieder gesund werden, dann sind sie noch verrückt, als ich dachte. Das bedeutet, dass du dich jetzt in diesem doch sehr, sehr bizarren Zustand, in dem du dich befindest, im Moment, dass du dich damit abgefunden hast? Nein, auf keinen Fall. Das noch nicht. Weil, also ich habe das Gefühl eben, und das meinte ich vorhin mit dem Gefühl innen drin, ist, dass ich irgendwo schon innerlich weiterkomme. Und ich merke das eigentlich auch, ich halte Zustände aus hier inzwischen sozusagen, die ich mir früher hätte gar nicht vorstellen können. Und also bis vor 3 Jahren, also bis vor 2 Jahren, als ich hier in der Wohnung nicht mehr raus konnte, da war das so, dass ich auch immer, wenn ich eine gute Phase hatte, Fortschritte gemacht habe. Da konnte ich also Dinge wieder anfassen, die ich vorher gar nicht mehr anfassen konnte. Machst du eigentlich das Fenster ab und zu auf oder geht das auch nicht? Das geht. Ja, aber sehr selten auch. Das ist auch ein Problem. Ja. Und keine Sehnsucht mal so jetzt im Frühling mal rauszugehen. Und wie? Das ganz klar. Miguel, das ist sehr schlimm, was du mir da erzählt hast. Ja. Ich hoffe sehr, dass deine Strategie, wie du mit dir selbst umgehst, dass die zu einem Erfolg führt und dass du nicht nochmal 2 Jahre das durchmachen musst, was du jetzt durchgemacht hast. Ja, ich verbinde dich jetzt mal nicht mit meiner Psychologin, weil ich glaube, dass du das gar nicht willst und das ist auch gar kein... Doch, ich würde gerne. Du willst gerne, ja. Dann biete ich das selbstverständlich an. Dann legst du auf und Heide ruft dich an. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön, Mann. Alles Gute weiterhin. Dankeschön, tschüss Miguel. Danke dir. Thema Einsamkeit heute Nacht bei uns. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächste Anruferin ist Tara. Tara, Moment, wo haben wir sie hier? 27 Jahre alt. Stimmt's? Ja, stimmt. Ich grüße dich herzlich. Ich dich auch, Domian. Tara. Ja. Das ist ein ernstes und trauriges Thema, ne, was wir heute haben. Ja, sehr. Du klingst aber eigentlich eher gefasst. Erzähl mal, warum du dich gemeldet hast. Und zwar bin ich die Tochter von der Großmutter und der, beziehungsweise die Enkelin und die Tochter der Großmutter und der Mutter, die vor circa einem Monat bei dir angerufen haben, zwecks einem Event wegen dem Kiffen. Marie-Louise und Gabriele, 87 und 57 Jahre alt. Und ich nein, Moment, jetzt. Das ist jetzt so, das versteht kein Mensch. Ich habe es im Moment gerade auch nicht verstanden. Du hast erst das Video gesehen. Ja, nein, du hast, ich habe verstanden, Kissen. Kiffen hast du gesagt. Kiffen, ja. Kiffen. Klar. Was hast du verstanden? Kissen. Zum Hinlegen, Kissen. Ach, Kissen? Ja. Nein. Und da müssen wir erklären, dass vor einer Weile hier etwas sehr Kurioses passiert ist. Nämlich hatte eine Frau mittleren Alters, ne, die ist meine Mutter. Deine Mutter, die, wie alt mag sie sein? Mitte 50? 57. Und eine sehr alte Dame. Meine Großmutter. Die Großmutter, die 81 ist. 87, ja. Ne? Und die beiden haben zusammen gekifft. Ja. Und deine Großmutter mit ihren 87 Jahren hat zum allerersten Mal in ihrem Leben gekifft. Richtig. Wir wollen es nicht verherrlichen, aber richtig. Sie hat es nun mal erzählt und sie fand es gut und das war Thema unseres Gesprächs. Ja. Und du bist jetzt die kleine Enkelin von der 87-jährigen Oma. Genau, ja. Die Tochter meiner Mutter vor jetzt, allen jetzt verstehen wir das, ja. Und ich habe das Video gestern erst gesehen. Aha. Die beiden befinden sich momentan in Meran. So. Jetzt haben die es gut. Die haben es jetzt gut, ja. Und ich rufe eigentlich deswegen an, ich bin absolut dagegen und ich war vollkommen empört über deine Reaktion. Über meine Reaktion? Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne dich nicht also so toll wie meine Mutter und meine Großmutter. Und ich war, weil ich ein Leben lang gekämpft habe, weil ich der Meinung bin, dass das Kiffen meine Mutter vollkommen einsam gemacht hat. Ah ja. Und wenn du ein bisschen hingehört hättest, hat sie in einem kurzen Nebensatz gesagt, ja, wie würde ich denn sonst draußen mit dem Leben klarkommen? Wie macht sich denn die, hat sich die Einsamkeit denn bei ihr deutlich gemacht? Ja, indem sie überhaupt keine Aktivitäten startet. Mhm. Also völlig lethargisch ist. Richtig. Ja. Also sich nur auf ihre Wohnung konzentriert. Ja. Wenn meine Großmutter nicht wäre, die noch super aktiv ist, vollkommen fit und gesund, Gott sei Dank. Ja. Und das hast du quasi so... Die sie ab und an rausreißt und sagt, du, jetzt komm aber mal mit und jetzt fahren wir mal dahin und jetzt fahren wir mal dahin und deine Katzen sind deine Katzen. Die versorgt dann schon die Tara, was ich auch gerne tue, was aber leider nicht sehr oft vorkommt. Mhm. Du bist mit quasi damit groß geworden, mit deiner kiffenden Mutter. Ganz genau. Und zwar hat mich das sehr erschreckt, dass du nicht mal einmal nach dem Grund gefragt hast, warum sie denn schon vor 30 Jahren mit diesem Kiffen angefangen hat. Ja, ich will ja sagen... Ihr fand das alles lustig und ich hab mich nur gefragt, hey, wie ist das möglich, dass Menschen das toll finden können, dass eine 87-jährige Frau anfängt zu kiffen? Ich hätte meine Mutter am liebsten... Also ich bin sehr dankbar, dass du anrufst und dass du diese... Das war mir wichtig. Ja, das ist ausgesprochen wichtig und dass du wirklich auch diese... Weil diese Offenheit ernsten war immer da in unserer Familie, so unter den Frauen. Und dass so dieser ernste Aspekt dieses Themas zum Tragen kommt. Es war natürlich im ersten Moment schräg, ne, dass eine 87-Jährige das zum allerersten Mal gemacht hat. Aber meine Mutter muss meine... Großmutter nicht da reinziehen. So, und wenn du aber auch genau hingeguckt hast, oder zum Schluss habe ich schon gesagt, dass ich das schon auch sehr ernst nehme. Domian, wenn ich dir jetzt sage, dass sie sich gestern noch eingekifft haben, bevor die in den Zug gestiegen sind. Ja, und ich jetzt nicht verherrliche. Dann sage ich dir, meine Mutter hat Blut geleckt. Mhm. Also die Großmutter. Ja, natürlich ist auch meine Mutter, weil wir waren immer verbunden. Ja. Also mir musst du keine Vorträge halten. Nein, ich finde das wunderbar, dass du es so sagst. Nein, über die Nachteile des Kiffens. Ich bin da selbst absolut gebremst. Und die Begeisterung oder sagen wir mal die Verwunderung entstand wirklich daher, dass eine 87-jährige Frau, ich muss jetzt immer lachen, mir das erzählt hat, dass sie das gemacht hat. Was ich furchtbar fand, war, dass sie sich so toll fühlte. Sie hat es ja nun auch wirklich immer abgelehnt. Und sie war da auf meiner Seite. Weil ich hab das schon mit 9 Jahren bewusst miterlebt. Meine Mutter hat das nie von mir verheimlicht. Sie hat da immer offen, da bin ich mit groß geworden, mit diesen, erst mit diesen Chillums und dann mit diesen Joints und dann mit diesen Bonks hinterher. Hat denn deine Mutter versucht, dich da auch irgendwie mit reinzuziehen? Nein. Das nicht? Nein. Definitiv nein, nicht? Nein. Hast du denn versucht, sie davon wegzubringen? Richtig. Und da sind wir dann kolossal aneinander gerasselt. Es war dann ein umgekehrtes Verhältnis. Man konnte das Gefühl haben, dass sie die Tochter ist und ich die Mutter. Mhm. Also dieses Gefühl hatte ich ein Leben lang. Woher rührt denn die Sehnsucht bei ihr oder das Verlangen, sich ständig zuzudröhnen? Warum? Ich denke, es liegt daran, dass sie vor 30 Jahren meinen Bruder weggeben musste. Also vom Vater her, also vom Großvater her. Ja. Also es wird immer ernster. Darum wahrscheinlich auch dieses furchtbar, furchtbar, wie sie sich da geäußert hat. Also ich mag schon, dass dir das richtig an die Substanz gegangen ist. Ne? Wir alle fanden es schräg und lustig und wenn du dein ganzes Leben damit verbracht hast, ist das alles andere als lustig. Und das hat mich in die Einsamkeit auch getrieben. Ich konnte keine Freunde mit nach Hause bringen, weil meine Mutter es abgelehnt hat, den Bong oder Schillum oder das Bröselbrett wegzustellen, weil sie stand ja dazu, wir waren ja so offen. Und andere Leute haben halt Alkohol auf dem Tisch stehen und wir hatten halt den Bong auf dem Tisch stehen. Und das war für mich furchtbar. Ich habe auch noch Wert drauf gelegt bei dem Gespräch. Weil das immer illegal war. Ja. Und sie hat mir zwar immer versucht zu erklären, und sie ist ja gut mit Worten. Und vertane Talente. Ja. Also ich habe ja auch Wert darauf gelegt zu sagen, dass ich keine Werbung für diesen Drogenkonsum machen möchte. Aber du hast den Hintergrund nicht Nee, das war da auch nicht Thema des Gesprächs. Ja, ich bin mittlerweile aber auch schon so sagen wir mal, skeptisch, so skeptisch, was dieses Thema angeht. Ich habe früher auch mal plädiert, Freigabe der weichen Drogen. Ich bin mittlerweile auch viel vorsichtiger und weiß auch, dass sehr, sehr viel üble Dinge daraus entstehen und viele schlimme Folgeerscheinungen, so wie du es von deiner Mutter jetzt beschrieben hast. Ich kann froh sein, dass meine Mutter nie abgerutscht ist in irgendwelche Heroinszene oder sonst irgendwas. Ne? Du hast gerade noch auch einen Nebensatz gesagt, das hat dich auch einsam gemacht. Selbstverständlich. Ich durfte also es hat mich, wie gesagt, von Kindheit an begleitet. Ich hätte Freunde mit nach Hause bringen können, aber was hätte ich denn machen sollen? Ich hatte eine Mutter, die aussah wie eine Frau, diese, wie heißt sie, ich will jetzt keine Werbung machen, da in Marienhof, da diese Trixi, da diese neue Freundin von dem... Guck ich nicht, kann ich dir nicht helfen. Ja, weißt du, die hat so total irre Haare, rot, blond und Rasta, und meine Mutter war immer ein Freak und heute noch, und meine Großmutter ist auf ihre Art ein Freak. Mhm. Die sieht mit 87 noch aus wie 70 und meine Mutter sieht mit 57 noch aus wie 35. Mhm. Und ich sehe mit 27 aus wie 15. So. Ja, also so ungefähr. Klingt aber nicht so. Ja. Nein. Ja, ich bin ja auch die Vernünftigerin und so. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich freue mich auch, dass du das in dieser Richtung klargestellt hast und uns auch die Hintergründe erzählt hast. Mhm. Mir liegt wirklich viel daran, jeglichen Drogenkonsum nicht zu verherrlichen. Ja, da liegt mir wirklich was dran. Und darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Bitte. Ich habe bei meinen Recherchen jetzt von gestern auf heute, weil meine Mutter hier 1000 Domian-Bänder hat und ich musste mich ja ein bisschen informieren. Und da ging es, ich kann dir aber den Zeitpunkt nicht sagen, aber es interessiert mich sehr. Weil da ging es um eine Frau, die hieß Svenja. Und ich kann dir den Zeitpunkt nicht sagen. Es mag vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zurückliegen oder anderthalb Jahre, keine Ahnung. Die musste ihre Kinder abgeben und da wurde ganz viel für gespendet. Und da habe ich aber nie mehr was von auf den Bändern von gesehen. Wir haben den Kannst Fall, du dich daran erinnern? Ja, wir haben den Fall immer wieder das auch ein bisschen... Eine ganz furchtbare Geschichte. Also, ja. Hat mich sehr betroffen gemacht. Also wir haben mittlerweile ja sehr viele, sehr schlimme Geschichten und ich weiß jetzt die Details von den ganzen Geschichten nicht mehr, weil das meine Redaktion macht. Ich würde Folgendes vorschlagen, wir beenden das Gespräch jetzt hier auf dem Sender. Na klar. Und wir rufen dich nochmal an, erzählen dir genau, das heißt meine Redaktion, was im Einzelnen daraus geworden ist bis heute. Ich weiß nur, dass der Fall eine gute Wendung genommen hat. Und dass die Hilfe von den Zuschauern und Zuhörern wirklich super toll war und dass Sven dir sehr geholfen hat. Die Einzelheiten weiß ich nicht genau, können wir dir aber gerne noch sagen. Schön. Liebe Tara, schön mit dir gesprochen zu haben. Ja, und ich denke mal, jetzt werde ich mich auch mal ein bisschen um dich kümmern. Das ist schön. Und ab und zu reinschauen. Und begleite mich kritisch. Danke. Okay. Du bist mir nicht böse. Absolut nicht. Nein. Gut. Es ist doch gut, sowas auch zu hören. Okay. Alles Gute, Tara. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Julian. Tschüss. Jetzt haben wir Melanie und Melanie ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja. Hallo Melanie. Ja. Thema Einsamkeit. Ja, also ich bin einsam, weil ich ganz alleine zu Hause bin. Jetzt im Moment. Ja. Du Arme. Ja, ich bin allein zu Hause, weil meine Mutter sehr krank ist und die liegt im Krankenhaus. Mhm. Ist sie sehr schwer krank? Ja, sie leidet an Epilepsie. Krampfanfallsleiden. Ja, das kennen wir alle, glaube ich. Ja, bekannt, ja, nicht alle, aber viele. Meine Schwester lebt im Internat und mein Vater lebt im Ausland. Ja. Und heute Abend haben wir die Sendung Einsamkeit, das siehst du im Fernsehen und hörst das im Radio und hast gedacht, Mensch, genauso wie ich mich gerade fühle. Ja, also ja, es ist ja so, dass mein Tagesablauf praktisch so ist. Ich koche für mich, ich gehe also in die Schule ganz normal. Und so weiter und führe eigentlich praktisch so ein Leben wie ein einsamer Erwachsener. Und sitze halt nachmittags im Krankenhaus und kümmere mich um meine Mutter und so weiter. Also sie ist ja nicht schwer behindert, aber... Wie lange liegt denn deine Mutter schon im Krankenhaus? Jetzt ein paar Tage, aber sie liegt ja öfters im Krankenhaus und wochenlang meistens. Und dann bin ich alleine und muss mich halt auch alleine um mich kümmern. Ja, wenn du dann aus dem Krankenhaus nach Hause kommst, wie geht es dann weiter zu Hause? Also dann macht sie den Haushalt und so weiter. Und arbeiten kann sie nicht, da sie ja durch ihre Krankheit ziemlich angeschlagen. Ich meine, wenn du aus dem Krankenhaus zurückkommst, nachdem du sie besucht hast, wie läuft das dann weiter? Ja, also dann ist meine Freizeit eigentlich der Computer und das Internet natürlich. Ja, und dann, ich habe dadurch, dass ich mit 16 schon 24 Mal umgezogen bin. 24 Mal schon? Ja. Wie kommt das denn? Also anfangs war mein Vater Berufssoldat. Mhm. Und, Oje, du Arme. Ja, also. Und ja, ist der Vater viel, ist also der Vater ich belächle es immer, wenn ich davon erzähle. Mhm. Also, ist der Vater auch versetzt worden und dadurch kam das dann? Ja, also, ja, und jetzt ist halt die letzten Male, jetzt in diesem Jahr habe ich auch dreimal die Schule gewechselt. Mhm. Bin jetzt auch wieder auf meiner alten, weil ja, also das ist eine ganz lange Geschichte jedenfalls, im Großen und Ganzen. Wie sieht es denn aus mit Freunden? Ja, ich habe unheimlich viele Freunde und die stehen auch, also die tun wirklich alles für mich, also da kann ich mich wirklich auch die Klasse, also meine ganze Klasse und meine Lehrer, also wirklich, meine Lehrer. Also interpretiere ich mal so deinen Anruf, dass es nicht so ganz schlimm ist im Moment, es ist nur so ein Gefühl. Ich bin nur einsam. Du bist nur alleine im Moment und einsam. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass du dann so lange auf bist, wenn du Schülerin bist und du wahrscheinlich morgen früh raus musst? Ich gucke deine Sendung. Deshalb. Ja, außerdem, ich halte das halt durch. Heute Abend bin ich dann, also heute Abend zum Beispiel fahre ich wieder zu meiner besten Freundin, die ich aus der Grundschule kenne und wir gehen in die Disco. Aha. Freitagabend, wie man das so macht, ne? Ja, genau. Ja. Also, dann hat die Einsamkeit morgen schon mal ein Ende. Ja. Und die Einsamkeit ist heute auch so ein bisschen gebrochen, dass wir beide miteinander haben reden können. Ja. Ne? Und ich wünsche einfach deiner Mama gute Besserung. Ja. Und ein ganz großes Lob an Ende Sendung, also wirklich total genial, deswegen muss ich auch immer aufbleiben. Das ist sehr lieb von dir. Und ich wünsche auch einfach dann weniger einsame Nächte und einsame Abende. Ja, okay. Alles Liebe, alles Danke. Gute. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr und 55 Sekunden, eine ganz kleine Pause. Nur 35 und 35 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Einsamkeit. Und ich frage euch, wer sich im Moment sehr einsam fühlt und aus welchen Gründen. Und wer von euch vielleicht schon mal in einer sehr schlimmen und tiefen Einsamkeitsphase war. Und wie ihr da rausgekommen seid. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Michaela ist jetzt bei mir am Telefon und Michaela ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Michaela. Zu Beginn erstmal auch ein großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Und ich denke, dass es sehr viele dankbare Menschen gibt, dass es deine Sendung gibt, wo sie mal halt ihr Herz ausschütten können. Und ich finde, du hast eine sehr beruhigende Wirkung auf Menschen und du kannst sehr viel Mut machen. Ich danke dir sehr herzlich. Jetzt hast du aber auch zu dem ernsten und traurigen Thema Einsamkeit angerufen. Ja, das habe ich. Ich komme im Moment da gar nicht mehr raus. Ich bin psychisch ganz unten. Die Einsamkeit betrifft meine Krankheit. Ich komme damit gar nicht klar. Was hast du für eine Krankheit? Ich habe eine Herzkrankheit. Die ist nicht angeboren. Die habe ich mit 23 Jahren bekommen. Was genau macht diese Herzkrankheit mit dir? Das ist eine Herzmuskelerkrankung. Der Herzmuskel ist dazu da, Sauerstoff und Blut in deinen Körper reinzupumpen. Ja. Wenn er nicht mehr pumpt, kommt kein Sauerstoff, kein Blut mehr an. Die Nebenwirkungen ist dadurch, das Herz vergrößert sich, weil der Muskel sich dehnt. Es drückt die anderen Organe ab. Dann tun sich die Herzklappen erweitern, dass die auch nicht mehr richtig schließen. Also es hat ziemlich viele Nebeneffekte. Was hat das denn wieder für Wirkung auf deinen Gesamtzustand? Ja, sehr schlecht. Also ich bin in Rente. Auch schon in Rente, mit 26 Jahren? Ja, mit 26 Jahren. Und klar, dann kommen auch Depressionen und man fällt ein ganz tiefes Loch ein. Michaela, erzähl doch mal noch ein bisschen ausführlicher, welche Auswirkungen das auf dein Altersleben hat. Kannst du beispielsweise dich ganz normal bewegen? Kannst du gehen? Kannst du Treppen steigen? Ist dir oft schlecht? Also diese Sachen, erzähl mal ein bisschen. Ja, also vor 3 Jahren, wie es angefangen hat, oder wie es rausgekommen ist, war es eine sehr schlechte Phase. Da konnte ich fast keine Treppen mehr gehen, habe Luftnot gehabt und ja, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage und die 3 Jahre jetzt habe ich eigentlich ganz gut damit gelebt und vor 5 Wochen habe ich einen sehr schweren Rückfall bekommen. Da hat mein Herz Wasser gezogen, weil es nicht richtig pumpt. Das ist halt lebensgefährlich. Das drückt halt die Organe ab, wenn das in die Lunge oder ins Herz reinläuft. Da war ich mit Blaulicht und auf Intensivstation zusammengebrochen. Und ja, man macht sich dann schon Gedanken, wie gesagt, wie es weitergeht. Ja, und das hat sich jetzt nach dem Krankenhausaufenthalt wieder etwas verbessert, alles? Nein, man muss halt jetzt schauen, ob das Wasser wiederkommt. Darum Gespräch, ein neues Herz. Wenn es halt nur die Herzklappen wären, sage ich mal, kann man das austauschen. Mhm. Aber man kann halt nicht den Muskel austauschen. Mhm. Nimmst du denn sehr starke Medikamente ja, ein? Ja, ja. Hast du Schmerzen auch, so permanent? Ne, permanent nicht. Das kommt und geht. Ne? Das kommt und geht. Aber dein Leben ist so eingeschränkt, dass du eigentlich nur so zu Hause sein kannst oder vielleicht mal spazieren gehst, raus? Ja. Mhm. Und das Problem ist halt auch noch, ich bin verheiratet. Mhm. Aber wir wohnen im Moment in getrennten Wohnungen, sind aber noch zusammen. Mhm. Das hat sich alles am Anfang, in unserer Ehe ist alles auf einmal halt gekommen. Ich war auch schwanger. Das war ein Wunschkind und ich habe es verloren wegen dem Herz. Ja. Ist denn diese Herzerkrankung, deine schwere Herzerkrankung, auch hängt das damit zusammen, dass ihr auch getrennt lebt jetzt? Mitunter ein Grund, ja. Mhm. Mitunter ein Grund. Zu wem hast du denn überhaupt Kontakt? Zu wie vielen Menschen und zu wem? Also ich muss sagen, in der schweren Zeit lernt man schon zu lernen, was Freunde sind und was nicht. Mhm. Zum Glück habe ich auf jeden Fall noch meine Eltern, die ich wirklich abgöttisch liebe, weil ohne die. Mhm. Aber es gibt auch noch ein paar Freunde, eine gute Freundin. Mhm. Die gibt's auch. Mhm, also wenigstens das, ja. Ja, also ist es ein großes Gefühl der Einsamkeit da, wegen der schweren Erkrankung. Mhm. Man kommt absolut gar nicht damit zurecht, wenn man halt so ein Schicksal erleidet. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben 10 Schicksalsschläge und die haut nichts um. Und es gibt einen. Und du kannst ja, bist ja auch insofern völlig eingeschränkt. Du kannst natürlich das nicht machen, was eine andere 26-Jährige normalerweise macht. Es ist im Alltag, wie gesagt, auch mit meinem Mann, der wollte halt am Anfang nicht wahrhaben und hat die Krankheit immer weggeschoben und wollte davon nichts wissen. Und ja, mit dem Kind auch, ich bin in ein tiefes Loch gefallen und Depressionen, er konnte damit nicht richtig umgehen. Du siehst auch keine Chance mehr, dass die Ehe gerettet werden kann. Doch, ich hoffe, ich hänge ja an ihm und er hängt ja auch noch an mir. Telefoniert ihr denn oft mit ihm? Ja, wir sind ja noch zusammen. Ja, das habe ich verstanden. Aber jetzt, wo ich zusammengebrochen bin, da hat er nur da gestanden und geguckt und ich glaube, jetzt hat er kapiert, dass es jetzt wirklich ernst ist. Gibt es denn eine Hoffnung, dass man das in irgendeiner Weise therapeutisch wieder hinbekommt? Oder hast du Sorge, dass sich der Zustand eigentlich noch verschlimmert? Ja, jeden Tag. Und die Angst ist permanent da. Und dadurch bekommt man auch Angstzustände und Panikattacken. Ich bin am Anfang auch nirgendwo mehr alleine hingegangen, aus Angst, es passiert was. Und Wird bei den Ärzten darüber geredet, dass man eine Transplantation hat? Das war am Anfang ein Gespräch. Und jetzt durch den dramatischen Rückfall ist natürlich das Gespräch wieder da. Mhm. Was machst du den ganzen Tag, wenn du zu Hause bist, wenn du alleine bist? Den ganzen Tag, ja. Die 3 Jahre, wo ich eigentlich wieder gut eingestellt war, bin ich so 4-5 Stunden noch nebenbei arbeiten gegangen. Mhm. Was hast du gemacht? Ich habe Friseur gelernt und habe dann auch wieder ein paar Stunden da gearbeitet. Ach, das ging dann doch noch? Ja, es gab mal gute Tage, mal schlechte Tage. Also ich habe immer so gearbeitet, wie es ging. Da muss ich sagen, da hat auch mein Arbeitgeber, war da sehr flexibel und das fand ich auch eigentlich aber sehr nett. Aber das geht heute überhaupt gar nicht. Im Moment nicht, aber ich würde wieder gern, weil mit 26 Jahren, mir fällt die Decke natürlich, auf den Kopf, ich werde wahnsinnig. Aber das war ja auch meine Frage, was du so den ganzen Tag machst. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Bäumchen drehen und... Fernsehen gucken. Wirklich, ja, Fernsehen gucken, zum Arzt rennen und mich irgendwie ablenken oder ein bisschen Haushalt, was ich noch machen kann. Wenn ich am Staubsaugen bin und ich staubsauge mein Wohnzimmer, muss ich eine halbe Stunde Pause machen, dass ich mein Schlafzimmer weiter staubsaugen kann. Weil sich das so anstrengt. Ja, und dann wird man schon wütend, da habe ich letztens alles mal kaputtgeschlagen vor Wut, weil mein Körper nicht mehr so richtig funktioniert, so wie ich es gern hätte. Wie groß ist deine Wohnung, die du in der du lebst? 60 Quadratmeter. Mhm. Na gut, das ist ja auch eine ganze Menge Arbeit, ne, die sauber zu halten. Es geht, ja. Das Problem ist jetzt auch noch, dadurch, durch die Herzerkrankung, da habe ich keine Kinder mehr bekommen. Mhm. Und ja, ich würde gerne welche adoptieren dann, aber mein Mann hat das nicht so gerne mit einer Adoption. Natürlich, aber erstmal musst du ja etwas gesünder werden. Ja, sicher, aber das sind natürlich Zukunftsängste, was passiert. Natürlich, ja, und ihr müsstet auch zusammenfinden. Was wäre dein größter Wunsch, Michaela? Mein größter Wunsch? Dass mein Leben so war oder dass mein Leben so ist wie vorher. Mhm. Aber das wird's nimmer. Mhm. Hast du Angst? Ich meine, darüber muss man ja sprechen oder da wirst du auch drüber nachgedacht haben, dass du vielleicht sehr viel früher sterben musst, als das eigentlich so Ja, sicher. Also, mir haben die Ärzte gesagt, mein Herz ist ungefähr doppelt so alt wie ich. Mhm. Und ja, je älter man wird, ist ja klar, je schlimmer wird das, ja. Mhm. Und man macht dich wirklich von morgens bis abends, also ich bin so im tiefen Loch drin, ich stehe morgens auf, ich kann an nichts anderes mehr denken, ich gehe abends ins Bett, mache die Augen zu. Aber du hast deine Eltern, das ist ja was ganz Tolles, worüber du dich ja auch sehr freust, die sich um dich kümmern. Und es besteht ja noch die Hoffnung, dass sich die Ehe wieder einrenkt. Ne? So Andeutungen hast du gemacht und so in die Richtung entwickelt es sich ja auch. Liebe Michaela, erstmal dafür drücke ich dir wirklich beide Daumen, dass du und dein Mann wieder zueinander findet. Und ich wünsche dir natürlich für deine Gesundheit auch alles nur erdenklich Gute, was sich gut entwickeln kann. Alles Liebe und alles Gute, schöne Grüße von hier aus. Ja? Tschüss, okay, Michaela. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. 24 Jahre alt, ein Mann und er heißt André. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo André. Hallo. Du bist auch sehr einsam im Moment? Nicht spezifisch im Moment, eigentlich schon immer. Warum schon immer? Weil ich früher eigentlich überhaupt keine Beziehung aufbauen konnte. Und über die Jahre zwar einige Freunde gefunden habe, aber leider das Gefühl habe, dass ich nie wirklich unter Menschen lebe und nie mit ihnen lebe, ihnen nie nah bin. Dass ich immer künstlich versuche, Nähe aufzubauen. Ja, wenn du sagst, es ist mir früher schon nicht gelungen, heißt das, beziehst du das auf deine Kindheit oder so? Ja, ja. Das heißt, du warst auch ein einsames Kind. Ja, ich konnte mich nie integrieren. Ich gehörte nie dazu, von mir aus. Ich war meinem Wesen nach nie wie andere Kinder in meinem Alter. Mhm. Bist du Einzelkind in der Familie? Nein, nein, ich habe zwei Geschwister. War das denn in der Familie auch so, dass du eher der Isolierte warst und der Einzelkämpfer? Nein, meine Schwester hat gesagt, dass ich früher, ganz früher, als ich sehr klein war, soll ich sehr fröhlich gewesen sein, aber ich bin dann sehr schnell sehr ruhig geworden und sehr für mich geblieben. Mhm. Und das hat sich dann auch nicht geändert, als du in die Pubertät kamst und 15, 16, 17 wurdest? Doch, ich wollte immer, aber ich habe gemerkt, also es gelingt mir nie von mir selbst natürlich zu sein. Also einfach ich zu sein, einfach ich selbst zu sein. Im Kontakt mit anderen Menschen? Ja, wenn ich alleine bin, habe ich das Gefühl, ich bin ganz natürlich, ich muss mich nicht verstellen, ich kann einfach sein. Und wenn ich unter Menschen gerate, dann fange ich sofort an, schon völlig automatisch, ich kann es gar nicht mehr kontrollieren, zu überlegen, was erwartet man von mir, wie muss ich sein, damit die Beziehung funktioniert. Ja. Ist das in so einem kurzen Gespräch, was wir gerade führen, ist das da auch schon so, dass du überlegst, wie verhalte ich mich jetzt oder gelingt es dir im Moment, relativ normal zu sein? Ich bemühe mich und über die Jahre ist es auch besser geworden. Es ist ein ständiges Bemühen und ich habe kleine Fortschritte. Aber ich falle immer wieder dahin zurück. Hast du einmal in deinem Leben schon mal einen guten Freund gehabt? Ich habe, das ist der Witz, ich habe wirklich eine Handvoll Freunde, von denen ich weiß, also denen bedeute ich sehr viel. Mhm. Aber komischerweise sind diese Menschen alle grundverschieden und haben untereinander so gut wie gar nichts miteinander zu tun. Na gut, das habe ich auch. Ich habe auch Freunde, die untereinander nichts, das ist ja noch nicht schlimm. Nein, aber der Punkt ist auch, die Frage ist halt, von denen erlebt mich auch ganz anders. Na gut, die entscheidende Frage ist, ob du zu den einzelnen Personen enge Verbindungen hast. Ja, schon, aber die Frage ist, habe ich sie oder hat der das, was ich ihnen projiziere, eine enge Beziehung zu ihnen? Und ich das frage ich dich. Also hast du sie oder hast du sie nicht, die enge Beziehung? Für dich, für dein Empfinden? So wie ich mich ihnen darstelle, ja. Aber das ist auch immer ein Stück weit eine Projektion von mir. Damit, weil ich will, dass es so ist, weil ich will, dass es funktioniert. Hast du eine Freundin? Nicht mehr. Das aber ich hatte auch noch nie eine längere Beziehung. Also 4 Monate war. Und war das da genauso schwierig, dass du mit deiner Rolle nicht so klar warst, wie du es gerade beschrieben hast? Da war es immer so, ich habe Frauen kennengelernt und ich wollte unbedingt dann eine Beziehung mit dieser Frau haben, weil ich mich in sie verliebt habe. Und das hat dann manchmal funktioniert. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt beginnt etwas zwischen dieser Frau und mir, dann habe ich sofort ein Gefühl bekommen, als ob man mir die Luft abschnürt. Mhm. Ein Gefühl von Panik, von Enge, von Verpflichtung. Ich konnte das gar nicht mehr genießen, dieses Gefühl. Ich habe gleich Erwartungen gefühlt und habe versucht, jetzt zu verstehen, welche Rolle ich jetzt ausfüllen muss. Und das hat dazu geführt, dass ich also... Das bedeutet doch, wenn du mir das so erklärst, dass du eigentlich ein unglücklicher Mensch bist. Ja, ich bin auch nicht zufrieden mit der Situation, aber ich komme nicht daraus. Du kommst nicht daraus. Hast du darüber nachgedacht, dass du dir mal Hilfe von außen suchst? Ich bin schon seit Jahren in Therapie. Und das funktioniert nicht. Es hilft nicht. Ich sage, es geht im Schneckentempo voran. Mhm. Aber es ist wirklich, also... Mhm. Ich bin jetzt 24 und ich mache das also schon seit Jahren. Ich meine, das ist natürlich schon ein harter Satz, wie du gerade zu Beginn unseres Gesprächs formuliert hast. Ich war immer einsam. Ich bin 24 Jahre alt und war immer einsam, immer alleine. Also, und ich gehöre, eigentlich ist das jämmerlich, finde ich, denn ich gehöre nicht zu den Leuten, die nicht geliebt werden, ja, und die nicht gemocht werden. Aber erzähl mir mal aus deinem Leben, was machst du? Was machst du vom Beruf? Ich arbeite noch nicht, ich habe studiert, Jura. Mhm, ja. Und lebst du in einer WG oder lebst du alleine? Ja, ich lebe seit 3 Jahren lebe ich in einer Zweier-WG. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr großes Glück mit meiner Mitbewohnerin. Das ist alles gut, aber auch da ist es so, dass ich immer wieder den Rückzug in mein eigenes Zimmer brauche. Und es gibt immer diese Phasen, nachdem ich mit Menschen Kontakt hatte, längere Zeit, kann mal am Ende des Tages sein oder auch mal am Ende der Woche, wo ich einfach merke, es ist wie eine Batterie, die leer ist. Ich kann dann nicht mehr. Ich bin dann wirklich mit den Nerven so am Ende, dass ich, weil der Kontakt zu Menschen für mich nie natürlich ist und nie einfach nur sich selbst sein. Du hast dich noch nie bei einem Menschen fallen gelassen, richtig? Es gibt in meinem Leben eine Frau, eine gute Freundin, bei der konnte ich mich manchmal für kurze Momente hatte ich das Gefühl des Friedens, aber auch nein, eigentlich nie. Also ich glaube auch, wenn ich das laienhaft psychologisch beurteilen darf, dass das ein sehr komplexes psychologisches Problem ist, was du da hast und was sicher nur mit Hilfe eines guten Therapeuten gelöst werden kann. Es ist schade, dass das noch nicht sehr viel passiert ist, aber immerhin sagst du ja, dass es so ein bisschen vorangeht, was ja auch schon mal ein kleiner Erfolg ist. Ja, aber es sind auch die Schuldgefühle, die ich habe, denn ich habe wirklich großes Glück gehabt. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich persönlich für sehr wertvoll und für wunderbare Menschen halte. Mhm. Und diese Leute wollen meine Freunde sein oder auch in meiner Familie. Ich habe tolle Geschwister, meine Eltern lieben mich. Also eigentlich ist es jämmerlich, dass ich sage, ich beklage mich um meine Einsamkeit. Ja. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ja. Ich habe nie das Gefühl, dass ich wirklich so, wie ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, weil ich kenne es nicht anders. Ja. Ich habe immer, wenn ich unter Menschen war, versucht. Ich möchte gerne, dass die Heide mit dir noch ein paar Worte redet, meine Psychologin. Nun magst du abwinken und sagst, nein, nicht schon wieder ein Psychologe oder so. Nein, nein. Aber vielleicht hat sie noch einen ganz anderen Ansatzpunkt oder eine Idee, die dir hilfreich sein könnte. Vielleicht auch nicht. Es ist ein Versuch. Nein, gerne. Aber ich bin schon dankbar, dass ich es mal... Mein Therapeut ist wirklich sehr gut und ich bin dankbar, dass ich ihn habe. Ja. Aber es war auch mal angenehm, es jemandem zu erzählen, der nicht mein Therapeut ist und ihm einfach sagen zu können, wie es ist, dass ich... Weißt du, was ich zumindest gut finde, ist, dass du dass dir das sehr bewusst ist und dass du sehr inständig, so hört sich das schon fast an, daran arbeitest. Und, ja. Ne, das kann ja die Hoffnung vermitteln, dass du zu einem Erfolg kommst und das wünsche ich dir von Herzen, André. Danke sehr. Also weißt du, das ist eine Sache, die kann ich dir sagen. Mir braucht niemand sagen, was mein Problem ist. Ja? Also ich ersaufe, dann braucht mir niemand beschreiben, wie das Meer aussieht. Aber gut gesagt, ja. Ja. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Gut, danke. Alles Gute. Moment, Jan. Muss das heute Abend sein, weil meine Eltern schlafen? Nee, können wir auch morgen machen, wenn du möchtest. Morgen Vormittag. Nee, pass auf. Mein Redakteur ruft dich sofort an und dann könnt ihr eine Zeit ausmachen. Ruf dann bitte auch meine Mobilnummer an, die hab ich mir gegeben. Alles klar. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Faisal, stimmt das? Ja, richtig, Faisal. Das klingt so arabisch. Ja, ist es auch. 24 Jahre alt. Mhm. Faisal, du bist in einer Einsamkeitsphase oder warst du es mal? Nee, ich bin es leider. Und zwar bin ich von einem ziemlich kleinen Dorf in eine Riesenstadt gezogen, aufgrund des Studiums. In Deutschland? Genau, in Deutschland, ja. Und ich studiere halt Pharmazie. Mhm. Und es ist so, dass, also ich bin die Einzige aus der Riesenfamilie, die überhaupt Abitur gemacht hat und studieren kann. Und man erwartet von mir halt Wunder. Und jetzt habe ich halt nicht geschafft, ins dritte Semester zu kommen. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das meiner Familie beibringen soll. Mhm. Und mein anderes großes Problem, was das Ganze noch mehr erschwert, ist, dass ich große Gewichtsprobleme habe. Mhm. Und bei uns ist es halt wichtig, dass man gut aussieht. Mhm. Insbesondere auf Hochzeiten und sowas. Mhm. Also Gewichtsprobleme heißt, dass du hast ordentlich zugelegt in der letzten Zeit. Ja, nicht in der letzten Zeit. Ich war eigentlich schon immer ziemlich gewichtig. Und demnächst wird meine Schwester sich verloben. Mhm. Und da wird eine riesen Feier stattfinden. Mhm. Und ich werde ständig angerufen von zu Hause. Mhm. Ja, du musst abnehmen, ehe du nach Hause kommst. Du kannst ja nicht auf die Verlobung deiner Schwester dick erscheinen und so weiter. Also da sind ja zwei große Problemfelder, ne, die da aufeinandertreffen. Und du hast dich jetzt zu unserem Thema Einsamkeit gemeldet. Ja. Das heißt ja, dass diese beiden Sachen, dieser Druck von der Familie, die große Erwartung, dass aus dir was Gescheites wird, und die andere Erwartung, dass du abnehmen sollst und dünner werden sollst, dass sich das in eine Einsamkeit hineingetrieben hat. Genau. Und dann auch, dass du von einem kleinen Dorf in eine Großstadt kommst, was ja auch immer schwierig ist, um wieder dort Fuß zu fassen. Genau. Mhm. Also ich habe hier auch nicht wirklich viele Freunde gewonnen. Mhm. Ich habe auch kaum Bekannte und bin halt in einer Großfamilie aufgewachsen. Also 3 Semester ist ja auch noch nicht so eine lange Zeit. Nee. Und das dauert ja auch, ehe man so einen Freundeskreis aufgebaut hat. Mhm. Was machst du so den ganzen Tag? Ach, eigentlich nicht viel. Also in letzter Zeit, jetzt wo die Ferien waren, bin ich halt nicht nach Hause gefahren. Ich bin hier geblieben. Eben weil die von mir erwarten, dass ich abgenommen habe, mhm. dass ich mein Semester bestanden habe und weil ich ja nicht so erscheinen möchte, obwohl ich die eigentlich total vermisse und die so gerne wiedersehen würde. Mhm. Und beides ist für die Familie etwas sehr Schlimmes, dass du nicht abnimmst und vor allen Dingen, dass du das dritte Semester nicht geschafft hast. Genau. Mhm. Und da habe ich halt große Probleme mit und das treibt mich wirklich in die Einsamkeit. Und eigentlich bin ich ja ein Mensch, der total Spaß am Leben hat. Ne? Ja. Faisal, wenn du jetzt, wir spinnen mal ein bisschen. Mhm. Wenn du ganz frei wärst von der Familie, mhm. was würdest du am liebsten machen und wie würdest du leben? Ja, wie würde ich leben? Eigentlich, also ich würde schon ganz gerne abnehmen. Das ist schon ein Traum von mir. Nur ich schaffe das irgendwie nicht alleine. Und jedes Mal, wenn ich mir vornehme, dann wird der Druck noch größer in mir selber irgendwie. Mhm. Weil ich nicht weiß, wie ich dann aussehen werde, welche Probleme dann erscheinen, eben auch mit diesen Hautüberlappungen und so. Wie schwer bist du denn und wie groß bist du? Ich bin ziemlich klein, 1,60 und 86 Kilo. 86 Kilo. Ja. Ja, ist ganz ordentlich, aber ich hatte jetzt noch ein bisschen mehr erwartet. Oh. Ich hatte die Sorge, dass es doch noch mehr ist. Nee. Würdest du auch dein Studium weiterführen, wenn du ganz frei wärst, ohne Familienerwartung? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch die Pharmazie ist auch deine Wunschrichtung. Ja, also mittlerweile schon. Es war am Anfang schon schwierig, sich zu entscheiden, aber also mittlerweile habe ich schon sehr viel Spaß dran und ich möchte es auf jeden Fall durchsetzen auch. Mhm. Wobei auch andere Bereiche mich interessieren würden. Hast du einen Freund? Nee, ich habe auch noch nie einen gehabt. Dürftest du denn einen haben? Also mittlerweile schon, also eigentlich schon seit einigen Jahren schon, aber eben weil ich dick bin. Mhm. Also die Familie hätte nichts dagegen, wenn du einen Freund hättest? Nee, das nicht. Mhm. So, dann ist das mit dem Studium jetzt mal ein Semester schief gelaufen. Kann ja mal passieren. Ja. Muss man ja vielleicht auch nicht gleich alles zu Hause erzählen. Mhm. Man setzt sich einfach im nächsten Semester so richtig auf die Hinterbeine und versucht, das wieder rauszuhauen. Ja, aber eben dieser Druck hat mich wirklich durchfallen lassen. Das ist ja die Sache, was mich ja auch total ärgert, dass ich durch diesen Druck eben alles vermassle, obwohl ich es eigentlich drauf habe. Hast du denn vielleicht telefonisch in deine alte Heimat irgendeinen Menschen oder vielleicht eine sehr gute Freundin, wo du ab und zu mal so dein Herz ausschütten kannst? Oder ist es wirklich alles so in dir und es dreht sich immer wieder im Kreis? Also im Moment trittere ich noch, weil ich es zum ersten Mal jemandem erzähle. Ach so. Von meinem Problem. Ich habe es noch nie jemandem erzählt. Mhm. Also keiner weiß davon eigentlich. So, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt, glaube ich, heute, ne? Mhm. Dass es mal ausgedrückt wurde. Genau. Jetzt muss man nur überlegen, wie es weitergeht. Das muss ja jetzt eine Fortsetzung finden. Also ich lebe ja seit 13 Jahren in Deutschland und habe eigentlich so gut wie keine Kontakte in die Heimat. Mhm. Mhm. Und hier hätte ich schon eine Bezugsperson, wobei ich immer Angst habe, dass ich ihr auf die Nerven gehe damit. Ich meinte jetzt mit Heimat eigentlich auch das Dorf, aus dem du kommst, ob es da nicht irgendeine Freundin gibt oder so. Aber offensichtlich nicht, sonst hättest du es mir jetzt erzählt. Nee, also ich habe schon sehr gute Freunde, aber auch die denken eigentlich, weil wir uns auch schon länger nicht mehr gesehen haben, dass es mir jetzt super geht, eben weil ich nicht mehr in der Familie lebe. Und also Faisal, ich finde, das absolut Wichtigste ist, dass du wie auch immer einen festen Ansprechpartner finden musst und solltest, damit du mit einer anderen Person zusammen diesen Druck verarbeiten kannst. Vielleicht sollte das sogar ein professioneller Mensch sein. Da jetzt meine Sendung zu Ende geht, möchte ich auch gerne dir anbieten, dass wir dich gleich nochmal anrufen nach 2 Uhr und es dann nochmal neu beraten oder eingehender beraten, was man tun könnte. Ja. Okay? Okay. Dann würde ich sagen, bis gleich und alles Gute. Danke. Tschüss. Danke. In der Technik Jens Diegel und Markus Liebetanz. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Ciao.